WDR 5 Ohrclip, der Literaturabend. Heute Die Möglichkeit einer Insel von Michel Houellebecq, gelesen von Stefan Hundstein und Rudolf Kowalski. Michel Houellebecq ist in diesen Wochen in aller Munde. Im Kino läuft der Film zu seinem Roman Elementarteilchen. Der Roman, mit dem der Franzose seinen Status als Kultautor und Enfant terrible der Literaturszene begründet hat. Und in diesem Monat erscheint die Hörbuchfassung seines jüngsten Romans Die Möglichkeit einer Insel. Wieder ein bissiger, provozierender Text, versetzt allerdings mit einem Schuss Melancholie. Worum geht's? Um die Liebe, das Alter, den Tod, um den Segen und den Fluch der Unsterblichkeit, um Klone und die Frage, was von den Menschen im nächsten Jahrtausend zu erwarten sein wird. Eine Menge Probleme, die Daniel, den erfolgreichen, aber unglücklichen Kabarettisten und seinen Klon in der 24. Generation beschäftigen. Hören Sie schon heute im Ohrclip Die Möglichkeit einer Insel von Michel Houellebecq, gelesen von Stefan Hundstein und Rudolf Kowalski. Wie gut sind mir noch die ersten Augenblicke meiner Berufung zum Clown im Gedächtnis. Damals war ich 17 und verbrachte trübselig den August in einem alles-inklusive Ferienclub in der Türkei. Es war im Übrigen das letzte Mal, dass ich mit meinen Eltern in Ferien fuhr. Meine beknackte Schwester, sie war damals 13, fing an, alle Typen anzumachen. Es war beim Frühstück. Wie jeden Morgen hatte sich vor dem Rührei, für das die Urlauber anscheinend eine große Schwäche hatten, eine Schlange gebildet. Neben mir stand eine alte Engländerin, eine hagere, boshafte Alte, der man ohne weiteres zutraute, dass sie Füchsen das Fell abzog, um ihren Living Room damit zu schmücken, die sich schon reichlich mit Rührei bedient hatte und nun ohne zu zögern auch noch die letzten drei Würstchen nahm, die den Metallbehälter garnierten. Es war 11:05, die Frühstückszeit ging zu Ende und es war kaum vorstellbar, dass der Ober noch weitere Würstchen bringen würde. Ein Deutscher, der hinter ihr stand, erstarrte. Seine Gabel, die schon nach dem Würstchen ausgestreckt war, machte auf halbem Weg in der Luft Halt und das Gesicht des Mannes rötete sich vor Entrüstung. Der Deutsche war ein riesiger Kerl, ein wahrer Koloss von über 2 Metern und wenigstens 3 Zentnern. Einen Augenblick lang glaubte ich, er würde der gut 80-jährigen Alten mit seiner Gabel die Augen ausstechen oder ihr den Hals abschnüren und ihr den Kopf auf dem Buffet zertrümmern. Die Frau in ihrem greisenhaften Egoismus, der ihr wohl nicht einmal mehr bewusst war, trippelte an ihren Tisch zurück, als sei nichts geschehen. Der Deutsche riss sich zusammen. Ich spürte, wie sehr er sich zusammenriss. Dann nahm sein Gesicht wieder einen friedlichen Ausdruck an und er kehrte traurig, ohne Würstchen, zu seinen Artgenossen zurück. In Anlehnung an diesen Zwischenfall erfand ich einen kleinen Sketch über eine blutige Revolte in einem Ferienclub, die dadurch ausgelöst wurde, dass winzige Einzelheiten im Widerspruch zu der alles-inklusive Formel standen. Die Würstchenknappheit beim Frühstück und dann der Aufpreis für das Benutzen der Minigolfanlage. Noch am selben Abend trug ich diesen Sketch im Rahmen des Programms »Sie haben Talent« vor. Einmal in der Woche ersetzten die Urlauber die Profi-Animateure und gestalteten das Abendprogramm mit eigenen Auftritten. Ich übernahm selbst sämtliche Rollen in meinem Sketch und gab damit mein Debüt auf dem Sektor der One-Man-Show, auf dem sich praktisch meine ganze Karriere abspielen sollte. Fast alle erschienen nach dem Abendessen bei dieser Vorführung, um die Zeit bis zur Öffnung der Diskothek totzuschlagen. Da kam schon ein Publikum von 800 Leuten zusammen. Mein Auftritt war ein voller Erfolg, viele lachten Tränen und ich bekam stürmischen Applaus. Noch am selben Abend sagte eine hübsche Brünette namens Sylvie zu mir, dass sie sich halb totgelacht habe und dass sie Jungens mit Humor sehr schätze. Die gute Sylvie. Und so verlor ich meine Unschuld und entdeckte meine Berufung. Nach dem Abitur ging ich auf eine Schauspielschule. Dann folgten einige nicht sehr ruhmreiche Jahre, in denen ich immer bösartiger und folglich immer bissiger wurde. Unter diesen Umständen ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten und nahm Ausmaße an, die mich selbst überraschten. Ich begann mit kleinen Sketchen über Patchwork-Familien, über Journalisten und die Armseligkeit der Mittelschicht im Allgemeinen. Ich war sehr überzeugend in der Rolle von Intellektuellen, die die Hälfte ihrer Karriere bereits hinter sich hatten und angesichts des entblößten Bauchnabels und des aus der Hose hervorschauenden Strings ihrer Töchter oder Schwiegertöchter plötzlich inzestuöse Gelüste entwickelten. Kurz gesagt, ich war ein scharfer Beobachter der gegenwärtigen Realität. Ich widmete mich weiterhin der One-Man-Show, nahm aber auch hin und wieder die Einladung zu Fernsehsendungen an, vorausgesetzt, sie hatten hohe Einschaltquoten und waren von niedrigem Niveau. Ich unterließ es nie, darauf hinzuweisen, wie niedrig das Niveau war, tat es aber immer in subtiler Form. Der Moderator sollte sich ein bisschen in Frage gestellt fühlen, aber nicht zu sehr. Mit einem Wort, ich war ein echter Profi. Ich wurde nur ein wenig überschätzt, aber da war ich nicht der Einzige. Das Gute an dem Beruf des Humoristen und ganz allgemein an der humoristischen Haltung im Leben ist, dass man sich völlig ungestraft wie eine Drecksau benehmen kann, sich noch dazu die Bösartigkeit finanziell vergolden oder mit sexuellen Erfolgen vergüten lässt. Auf diesem Gebiet hat sich mein erster Erfolg im Ferienclub bei meiner späteren Karriere durchaus bestätigt. Frauen haben im Allgemeinen wenig Humor und deshalb betrachten sie den Humor als eine männliche Eigenschaft. Die Gelegenheiten, mein Organ in eine der dazu geeigneten Körperöffnungen einzuführen, haben mir also während meiner ganzen Karriere nicht gefehlt. Aber ehrlich gesagt, waren diese Geschlechtsakte nicht sonderlich aufregend. Frauen, die sich für Komiker interessieren, sind im Allgemeinen nicht mehr ganz jung, gehen schon auf die 40 zu und spüren, dass es bald bergab geht. Die einen hatten einen dicken Hintern, die anderen Brüste wie leere Mehlsäcke und manche beides. Kurz gesagt, sie konnten einen nicht besonders anmachen. Und wenn die Erektionen nachlassen, interessiert man sich weniger für die Sache. Aber sie waren auch nicht direkt alt. Ich wusste, dass sie, wenn sie auf die 50 zugingen, wieder auf der Suche nach unaufrichtigen, beruhigenden, leicht zu habenden Abenteuern waren, die sie übrigens nicht fanden. In der Zwischenzeit konnte ich ihnen nur, unwillkürlich, denn das ist nie sehr angenehm, glauben Sie mir das, bestätigen, dass ihr erotisches Kapital im Wert sank. Ich konnte nur bestätigen, dass sie mit ihrem Verdacht recht hatten und ihnen ungewollt ein trostloses Bild vom Leben vermitteln. Nein, nicht die Reife erwartete sie, sondern nur das Alter. Der Weg, der vor ihnen lag, führte nicht zu einem erneuten Aufblühen, sondern zu einer Reihe von Frustrationen und schmerzvollen Dingen, die anfangs kaum merklich waren, sehr bald aber unerträglich wurden. All das war nicht sehr aufmunternd, nicht sehr aufmunternd. Das Leben beginnt mit 50, das stimmt, wenn man davon absieht, dass es mit 40 endet. Schau dir die kleinen Wesen an, die sich dort in der Ferne bewegen. Schau sie dir an. Das sind Menschen. Im abnehmenden Licht sehe ich ohne Bedauern zu, wie die Menschheit verschwindet. Das Drahtgitter des Elektrozauns, der das Anwesen umgibt, glitzert. Fox knurrt leise. Er spürt vermutlich die Nähe der Wilden. Ich habe nicht das geringste Mitleid mit ihnen und auch nicht das Gefühl, irgendwie mit ihnen verwandt zu sein. Für mich sind es nur Affen, die ein bisschen intelligenter als richtige Affen und daher auch gefährlicher sind. Manchmal schließe ich das Tor auf, um ein Kaninchen oder einen streunenden Hund zu retten, doch nie, um einem Menschen zu helfen. Es käme mir auch nie in den Sinn, ein Weibchen ihrer Spezies zu begatten. Irgendwo in Central City wird ein Wesen entwickelt, das mir gleicht. Zumindest hat es meine Züge und meine inneren Organe. Wenn mein Leben zu Ende ist, wird nach ein paar Nanosekunden das Ausbleiben des Signals festgestellt und zugleich wird mit der Herstellung meines Nachfolgers begonnen. Schon am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag wird das Tor im Elektrozaun geöffnet und dann lässt sich mein Nachfolger in dieser Residenz nieder. An ihn richtet sich dieses Buch. Ich kann mich heute beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, warum ich meine erste Frau geheiratet habe. Wenn ich ihr auf der Straße begegnete, würde ich sie vermutlich nicht einmal wiedererkennen. Manche Dinge vergisst man einfach. Vergisst sie tatsächlich. Die Annahme, dass alles im Gedächtnis gespeichert wird, ist ein Irrtum. Manche, sogar die meisten Begebenheiten, werden einfach getilgt. Sie hinterlassen keine Spur, als hätte es sie nie gegeben. Um auf meine Frau zurückzukommen, meine erste Frau jedenfalls, glaube ich, sagen zu können, dass wir 2 oder 3 Jahre zusammengelebt haben. Als sie schwanger wurde, habe ich sie fast augenblicklich sitzen lassen. Ich hatte damals noch keinen Erfolg und daher hat sie nur eine dürftige Unterhaltsrente bekommen. An dem Tag, an dem mein Sohn Selbstmord beging, habe ich mir Rührei mit Tomaten zubereitet. Ich hatte dieses Kind nie geliebt. Es war so dumm wie seine Mutter und so gemein wie sein Vater. Sein Tod war wirklich keine Katastrophe. Auf solche Menschenwesen kann man verzichten. Nach meinem ersten Auftritt vergingen 10 Jahre, die von sporadischen, ziemlich unbefriedigenden Abenteuern gekennzeichnet waren, ehe ich Isabelle kennenlernte. Ich war damals 39 und sie 37. Ich hatte großen beruflichen Erfolg. Als ich die erste 1 Million Euro verdient hatte, begriff ich, dass ich keine Figur aus Balzacs Romanen war. Eine balzacsche Figur, die gerade 1 Million Euro verdient hätte, würde darüber nachgrübeln, wie sie an die 2. Million herankommt. Zumindest traf das auf die meisten von ihnen zu. Ich dagegen fragte mich vor allem, ob ich meine Karriere nicht abbrechen könnte, ehe ich beschloss, es nicht zu tun. In den ersten Phasen meines Aufstiegs zu Ruhm und Reichtum hatte ich gelegentlich die Freuden des Konsums genossen, durch die sich unser Zeitalter den Vorangegangenen so überlegen zeigt. Man konnte endlos die Frage wälzen, ob die Menschen in den früheren Jahrhunderten glücklicher waren als wir oder nicht. Man konnte das Verschwinden der Religionen oder die Schwierigkeiten, sich zu verlieben, kommentieren, die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung gegeneinander abwägen, konnte das Aufkommen der Demokratie, den Verlust des Sinns für das Heilige, den Zerfall der sozialen Bande anführen. Ich hatte es übrigens in vielen meiner Sketche, wenn auch in humoristischer Form, getan. Man konnte sogar den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in Frage stellen und den Verdacht äußern, dass die Verbesserungen in der Medizin zum Beispiel die soziale Kontrolle verstärkt und ganz allgemein die Freude am Leben verringert haben. Es ließ sich jedoch nicht leugnen, dass das 20. Jahrhundert auf dem Gebiet des Massenkonsums allen anderen Jahrhunderten überlegen war. In keiner anderen Zivilisation, zu keiner anderen Epoche, hatte es etwas gegeben, das sich mit der Perfektion eines schnell reagierenden zeitgenössischen Einkaufszentrums vergleichen ließ, das auf Hochtouren lief. Ich hatte also mit dem Konsumrausch Bekanntschaft gemacht, vor allem was Schuhe anging. Aber nach und nach verlor ich die Freude daran und begriff, dass mein Leben ohne dieses elementare, immer wieder erneuerte Vergnügen fortan nicht mehr so einfach sein würde. Zu der Zeit, als ich Isabelle kennenlernte, war ich bei etwa 6 Millionen Euro angelangt. Eine balzacsche Figur würde sich in diesem Stadium eine Prachtwohnung kaufen, die sie mit Kunstgegenständen füllt und sich wegen einer Tänzerin zugrunde richten. Ich wohnte in einer banalen Dreizimmerwohnung im 14. Arrondissement und hatte noch nie mit einem Topmodel geschlafen, hatte nicht mal die geringste Lust darauf verspürt. Das Gespräch fand in der Garderobe nach einem Auftritt statt, den man wohl als triumphal bezeichnen darf. Isabelle war damals Chefredakteurin von Lolita. Ich hatte anfangs keine große Lust auf dieses Interview. Beim Durchblättern der Zeitschrift war ich überrascht, was für ein unglaublich beknacktes Niveau die Zeitschriften für junge Mädchen hatten. T-Shirts in der Größe für 10-Jährige, weiße enge Shorts, der String, der auf allen Seiten hervorschaute. »Ja, aber Sie sind seltsam positioniert«, hatte die Pressefrau nachdrücklich gesagt. »Und die Tatsache, dass die Chefredakteurin persönlich kommt, ist doch, finde ich, ein gutes Zeichen.« Es scheint Leute zu geben, die nicht an die Liebe auf den ersten Blick glauben. Auch wenn sie nicht immer buchstäblich durch den allerersten Blick ausgelöst wird, lässt sich nicht leugnen, dass man die gegenseitige Anziehung sehr schnell spürt. Schon in den ersten Minuten, in denen ich mich mit Isabelle unterhielt, wusste ich, dass sich zwischen uns etwas abspielen und dass es eine lange Geschichte sein würde. Ich wusste auch, dass ihr das klar war. Wenn ich an Isabelle zurückdenke, dann wundert mich vor allem, wie offen und ungezwungen unsere Beziehung von Anfang an war. Sogar was Themen anging, die Frauen im Allgemeinen lieber mit einem Schleier des Geheimnisses umgeben, weil sie in dem Irrglauben sind, dass Geheimnisse den erotischen Reiz einer Beziehung steigern. Dabei finden die meisten Männer eine direkte sexuelle Anmache viel aufreizender. »Es ist nicht sehr schwer, einen Mann zum Orgasmus zu bringen«, hatte sie beim Abendessen in dem tibetischen Restaurant halb im Spaß, halb im Ernst zu mir gesagt. »Mir ist es auf jeden Fall immer gelungen.« Und damit hatte sie recht. Heute, da alles in der Helle der Leere erscheint, habe ich die Muße, den Schnee zu betrachten. Mein Vorgänger aus fernen Zeiten, der leidgeprüfte Komiker, hat sich hier in einer Residenz niedergelassen, die sich früher, wie Ausgrabungen und Fotografien bestätigen, am heutigen Standort der Einheit Projektiones 2113 befand. Es handelte sich damals, das hört sich seltsam und ein wenig betrüblich an, um eine Residenz am Meer. Das Meer ist verschwunden und auch die Erinnerung an die Wellen. Wir verfügen über Ton- und Bilddokumente, doch keines davon erlaubt uns die hartnäckige Faszination, die so viele Gedichte bezeugen, konkret zu empfinden, die die Menschen beim Anblick, der sich anscheinend immer wieder auf dem Sand brechenden Wellen des Ozeans erfüllte. Meine Show, am liebsten Gruppensex mit Palästinenserinnen, war ohne Zweifel der Höhepunkt meiner Karriere. Von der Medienwirkung her, meine ich natürlich. Ich verließ vorübergehend die Seiten Kunst und Kultur der Tageszeitungen und tauchte unter der Rubrik Justiz und Gesellschaft auf. Muslimische Vereine stellten Strafanträge, es gab Bombendrohungen. Naja, endlich tat sich mal was. Etwa um die gleiche Zeit kaufte ich mir ein Ferienhaus in Andalusien, in einer damals noch weitgehend unberührten Gegend nördlich von Almería, im Naturpark namens Cabo de Gata. Der Architekt hatte wunderschöne Pläne entworfen, Palmen, Orangenbäume, Whirlpools und Wasserfälle, was angesichts der klimatischen Bedingungen, es handelt sich um die regenärmste Region Europas, etwas wahnwitzig erscheinen mag. Diese Gegend war, was ich vorher überhaupt nicht wusste, an der ganzen spanischen Küste die einzige, die bis dahin vom Tourismus verschont geblieben war. 5 Jahre später hatten sich die Grundstückspreise verdreifacht. Kurz gesagt, in jenen Jahren war ich ein bisschen wie König Midas. Zu jener Zeit beschloss ich, Isabel zu heiraten. Wir kannten uns seit 3 Jahren. Die Dauer unserer vorehelichen Bekanntschaft entsprach somit genau dem Durchschnitt. Die Feier fand in sehr diskretem Rahmen statt und war etwas trübselig. Isabel war gerade 40 geworden. Heute bin ich davon überzeugt, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen besteht und dass ich durch diesen Liebesbeweis den Schock über das Erreichen der 40 zu mildern versucht habe. Das soll nicht heißen, dass sie diesen Schock durch Klagen, sichtliche Angst oder irgendetwas klar Definierbares ausgedrückt hätte. Nein, es war flüchtiger und zugleich schmerzlicher. Manchmal, vor allem in Spanien, wenn wir uns für den Strand fertig machten und sie den Badeanzug überstreifte, spürte ich, wie sie, wenn mein Blick auf ihr ruhte, leicht zusammenzuckte, als habe sie einen Schlag zwischen die Schulterblätter erhalten. Ein schnell unterdrückter Ausdruck des Schmerzes verzerrte ihre herrlichen Züge. Die Schönheit ihres feinen, empfindsamen Gesichts widerstand der Zeit, aber ihrem Körper waren, obwohl sie viel schwamm und auch das klassische Ballett nicht aufgegeben hatte, die ersten Anzeichen des Alterns anzusehen. Ein Prozess, der sich, wie sie nur zu gut wusste, beschleunigen würde und irgendwann zum völligen Verfall führte. Ich weiß nicht genau, was damals meinem Gesicht anzumerken war und was sie so verletzte. Ich hätte alles getan, um es zu vermeiden, denn ich liebte sie, wie ich noch einmal wiederholen möchte. Aber offensichtlich war es nicht möglich. Und es war mir auch nicht möglich, ihr immer wieder zu sagen, dass sie noch genauso begehrenswert und schön sei wie eh und je. Noch nie hatte ich mich so unfähig gefühlt, sie auch nur im Geringsten anzulügen. Meine letzte Show mit dem seltsamen Titel »Los, Struppi, auf nach Aden« hatte den Untertitel »Hass in Reinkultur«. Diese Aufschrift lief quer über das Plakat. Und die Sache war wirklich nicht übertrieben. Gleich zu Beginn kam ich auf den Nahostkonflikt zu sprechen. Ein Thema, mit dem ich in den Medien schon ein paar schöne Erfolge erzielt hatte. Und zwar so, wie ein Journalist in Le Monde schrieb, dass dabei die Fetzen flogen. Auf jeden Fall lief die Sache gut. Sehr gut sogar. Was mich in einen seltsamen Zustand versetzte. Denn ich hatte die Nase wirklich voll und war drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Wenn die Sache schiefgegangen wäre, hätte ich mich wohl sang- und klanglos aus dem Staub gemacht. Mein plötzlich erwachtes Interesse für den Film, also ein Medium, das im Gegensatz zum Showgeschäft ein Medium ohne direkten Publikumskontakt war, war ohne Zweifel das erste Anzeichen für mein Desinteresse an, um nicht zu sagen, meinen Ekel vor dem Publikum und vermutlich vor der Menschheit im Allgemeinen. Ich studierte damals meine Sketche mit Hilfe einer kleinen, auf einem Stativ befestigten Videokamera ein, die an einen Monitor angeschlossen war, auf dem ich meine Intonationen, meine Mimik, meine Gesten live überwachen konnte. Ich hatte mir seit langem ein einfaches Prinzip zu eigen gemacht. Wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt in Lachen ausbrach, dann hieß das, dass das Publikum an dieser Stelle höchstwahrscheinlich ebenfalls lachen würde. Während ich mir diese Kassetten ansah, stellte ich fest, dass mir dabei immer unbehaglicher zumute wurde. Ein Gefühl, das manchmal in Ekel umschlug. 2 Wochen vor der Premiere wurde mir der Grund für dieses Unbehagen plötzlich klar. Weder mein Gesicht noch der stereotype Charakter mancher Mimiken aus dem Standardrepertoire jedes Komikers, die auch ich verwenden musste, waren daran schuld. Nein, ich ertrug das Lachen nicht mehr. Das Lachen als solches. Diese plötzliche, heftige Verzerrung des Gesichts, die im Augenblick nicht alle Würde nimmt. Nicht umsonst ist der Mensch das einzige Lebewesen, das diese grässliche Gesichtsverzerrung zur Schau stellt, denn er ist auch der Einzige, der den Egoismus der Tiernatur überwunden und das unerträgliche höchste Stadium erreicht hat, die Grausamkeit. Jeden Abend, ehe ich auf die Bühne ging, schluckte ich ein ganzes Röhrchen Xanax. Jedes Mal, wenn das Publikum lachte, das konnte ich voraussehen. Ich dosierte die Lacheffekte methodisch, schließlich war ich ein Profi. Fühlte ich mich gezwungen, den Blick abzuwenden, um diese blöden Gesichter nicht zu sehen. Hunderte vor Hass zusammenzuckende Gesichter. Dieser Teil von Daniels Bericht ist für uns vermutlich ziemlich schwer verständlich. Die Videokassetten, auf die er sich bezieht, sind übertragen und seinem Lebensbericht als Anhang beigefügt worden. Ich habe diese Dokumente manchmal zu Rate gezogen. Da ich genetisch gesehen von Daniel 1 abstamme, habe ich natürlich die gleichen Züge, das gleiche Gesicht. Auch die Mimik, obwohl ich in einer nicht sozial geprägten Umgebung lebe und meine Mimik daher natürlich begrenzter ist, ist im Wesentlichen die gleiche. Aber diese urplötzliche, von einem spezifischen Glucksen begleitete Verzerrung des Gesichtsausdrucks, die er lachend nannte, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann mir nicht einmal dessen Mechanismus vorstellen. Isabel arbeitete noch 3 Monate, ehe ihre Kündigung wirksam wurde. Und die letzte Nummer von Lolita, die unter ihrer Leitung entstand, erschien im Dezember. Wir fuhren am Tag vor Weihnachten nach Andalusien. Dann folgten 3 seltsame Monate, die wir in fast völliger Einsamkeit verbrachten. Unser neues Haus lag etwas südlich von San José, in der Nähe der Playa de Monsul. Riesige Granitblöcke umgaben den Strand. Mein Agent hielt es für eine ausgezeichnete Idee, dass ich mich für eine Weile vom Showgeschäft zurückzog. Er meinte, es sei gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen, um die Neugier des Publikums zu reizen. Ich wusste nicht recht, wie ich ihm beibringen sollte, dass ich die Absicht hatte, auszusteigen. Er war praktisch der Einzige, der meine Telefonnummer hatte. Ich kann nicht sagen, ich hätte in den Jahren meines beruflichen Erfolgs viele Freunde gewonnen. Verloren dagegen hatte ich eine ganze Reihe. Es gibt kein besseres Mittel, sich die letzten Illusionen über die Menschheit nehmen zu lassen, als in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Dann sieht man, wie sie ankommen, die scheinheiligen Geier. Die Leute, mit denen ich in meiner Jugend zusammen war, waren fast alle Schauspieler, zukünftige Versager. Aber ich glaube nicht, dass es mir in einem anderen Milieu anders ergangen wäre. Isabel hatte auch keine Freunde und war, vor allem in den letzten Jahren, von Leuten umgeben, die davon träumten, ihren Job zu bekommen. Und daher hatten wir niemanden, den wir in unsere prächtige Villa einladen konnten. Niemanden, mit dem wir ein Glas Rioja trinken und die Sterne betrachten konnten. Es wurde natürlich immer schlimmer, und das Ideal plastischer Schönheit, das für sie jetzt unerreichbar geworden war, sollte Isabel vor meinen Augen zerstören. Als erstes ertrug sie ihre Brüste nicht mehr. Sie begannen tatsächlich ein wenig schlaffer zu werden. Dann ihren Hintern, dem es ähnlich erging. Immer öfter bat sie mich, das Licht zu löschen. Dann war es mit dem Sex ganz vorbei. Sie konnte sich nicht mehr ertragen. Daher ertrug sie auch die Liebe nicht mehr, die ihr plötzlich falsch und gekünstelt vorkam. Dabei bekam ich wenigstens zu Anfang noch ab und zu einen Steifen, aber auch das hörte auf. Und von dem Augenblick an war zwischen uns alles gesagt. Auf der A2 zwischen Saragossa und Tarragona, etwa 50 Meter von der Raststätte entfernt, wo Isabel und ich zum Mittagessen Halt gemacht hatten, bot sich uns eine Lösung an. Das Halten von Haustieren ist in Spanien noch nicht lange üblich. In dieser von Katholizismus, Macho-Kultur und Gewalt gekennzeichneten Gesellschaft wurden Tiere bis vor kurzem gleichgültig, wenn nicht gar ausgesprochen grausam behandelt. Aber die fortschreitende Vereinheitlichung verschonte auch Spanien nicht, das sich allmählich den europäischen, insbesondere englischen Normen anglich. Die Homosexualität verbreitete sich immer mehr, wurde gesellschaftlich anerkannt. Vegetarisches Essen und New Age-Schnickschnack kamen in Mode und Haustiere, die hier den hübschen Namen Mascottas trugen, ersetzten nach und nach die Kinder in den Familien. Dieser Prozess hatte allerdings gerade erst angefangen und oft lief da noch einiges schief. Es kam häufig vor, dass ein junger Hund, den ein Kind als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte, ein paar Monate später irgendwo am Straßenrand ausgesetzt wurde. Ich trank in jener Zeit immer mehr, und als ich nach meinem 3. Anis-Schnaps auf den Bentley zuging, sah ich erstaunt, wie Isabel durch eine Zaunlücke schlüpfte und auf eine Gruppe von etwa 10 Hunden zuging, die auf einem öden Gelände in der Nähe des Parkplatzes herumlungerten. Ich wusste, dass sie ein wenig ängstlich veranlagt war, und diese Tiere standen im Ruf, gefährlich zu sein. Doch die Hunde sahen zu, wie sie sich näherte, ohne Aggressivität oder Angst zu zeigen. Ein kleiner, rotbraun gefleckter, weißer Hund mit spitzen Ohren, der höchstens 3 Monate alt war, kroch auf sie zu. Eine richtige Promenadenmischung. Sie bückte sich, nahm das Tier in die Arme und ging zum Auto zurück. So hielt Fox Einzug in unser Leben. Und mit ihm die bedingungslose Liebe. Die komplexe Verflechtung von Proteinen, die bei den Primaten die Hülle des Zellkerns bildet, war der Grund dafür, dass das Klonen von Menschen jahrzehntelang gefährlich, zufallsbedingt und letztlich so gut wie unmöglich blieb. Bei den meisten Haustieren jedoch, einschließlich des Hundes, wenn auch bei ihm mit etwas Verspätung, war dieses Verfahren auf Anhieb ein voller Erfolg. Während ich diese Zeilen schreibe und der Tradition zufolge den Lebensbericht meines menschlichen Vorfahren mit einem Kommentar versehe, so wie es meine Vorgänger getan haben, liegt also genau der gleiche Fox vor meinen Füßen. Ich führe ein ruhiges, freudloses Leben. Das große Grundstück des Anwesens bietet mir die Möglichkeit, kurze Spaziergänge zu machen, und eine vollständige Fitnessausrüstung erlaubt es mir, meine Muskeln zu trainieren. Fox ist hier glücklich. Er rennt über das Grundstück und begnügt sich mit dem vorgeschriebenen Bezirk. Er hat schnell gelernt, sich nicht dem Elektrozaun zu nähern. Er spielt mit einem Ball oder einem der kleinen Plastiktiere, von denen ich hunderte besitze, die mir meine Vorgänger hinterlassen haben. Er hat die gleichen Freuden wie seine Vorfahren und auch bei seinen Nachkommen werden es die gleichen bleiben. Seine Natur beinhaltet die Möglichkeit des Glücks. Ich bin nur ein Neomensch und meine Natur beinhaltet keinerlei Möglichkeit dieser Art. Hunde sind nicht nur imstande zu lieben, sondern ihr Sexualtrieb scheint ihnen auch keine unüberwindbaren Schwierigkeiten zu bereiten. Wenn sie einer läufigen Hündin begegnen, lässt sich diese im Allgemeinen bereitwillig penetrieren. Wenn das nicht der Fall ist, scheinen sie auch kein besonderes Verlangen danach zu empfinden und nicht darunter zu leiden. Hunde sind als solche bereits eine Quelle ständiger Freude, aber darüber hinaus bieten sie den Menschen eine unerschöpfliche Quelle für Gesprächsstoff. Ein internationales, demokratisches und konfliktloses Thema. Auf diese Weise lernte ich Harry, einen deutschen Astrophysiker im Ruhestand, in Begleitung seines Beagles Truman kennen. Harry, Anfang 60, war ein friedfertiger Anhänger der Freikörperkultur, der viel Zeit damit verbrachte, die Sterne zu beobachten. Der Himmel in dieser Gegend war, wie Harry mir erklärte, außerordentlich klar. Tagsüber pflegte er seinen Garten und räumte ein bisschen auf. Er lebte mit seiner Frau Hildegard zusammen und natürlich mit Truman. Sie hatten keine Kinder. Es versteht sich von selbst, dass ich, wenn dieser Mann keinen Hund gehabt hätte, ihm nichts zu sagen gehabt hätte. Und selbst mit Hund verlief das Gespräch ein wenig stockend. Er lud uns für den folgenden Samstag zum Abendessen ein. Er wohnte 500 Meter von uns entfernt, war unser nächster Nachbar. Zum Glück sprach er kein Französisch und ich kein Deutsch. Denn dadurch, dass wir eine Sprachbarriere zu überwinden hatten, ein paar Sätze auf Englisch, ein paar Brocken Spanisch, hatten wir letztlich das Gefühl, dass wir einen angenehmen Abend verbracht hatten, obwohl wir 2 Stunden lang nur banale Dinge gebrüllt hatten. Er war ziemlich schwerhörig. Nach dem Essen fragte er mich, ob ich Lust hätte, die Saturnringe zu beobachten. Selbstverständlich hatte ich Lust, selbstverständlich. Ich muss zugeben, dass es ein wunderbares Schauspiel natürlichen oder göttlichen Ursprungs war, das dem Menschen zur Betrachtung dargeboten war. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Ein paar Monate vergingen. Es wurde wieder Sommer und dann Herbst. Isabelle machte keinen unglücklichen Eindruck. Sie spielte mit Fox, pflegte ihre Azaleen. Ich schwamm viel und las noch einmal Balzac. Eines Abends, als die letzten Sonnenstrahlen auf das Anwesen fielen, sagte sie leise, »Du verlässt mich bald wegen einer Jüngeren.« Ich erwiderte protestierend, dass ich sie nie betrogen hätte. »Ich weiß«, antwortete sie. »Irgendwann habe ich geglaubt, es sei soweit. Du würdest eine dieser Miezen, die ständig bei uns in der Redaktion auftauchten, vögeln und dann wieder zu mir zurückkommen, wieder eine andere Mieze vögeln und so fort. Ich hätte furchtbar darunter gelitten, aber vielleicht wäre das letztlich doch besser gewesen. Ich habe es einmal versucht, aber das Mädchen wollte nicht. Ich erinnere mich, dass ich an jenem Morgen sogar am Lycée Fénelon vorbeigegangen bin, in der Pause zwischen 2 Unterrichtsstunden.« Die Mädchen waren 14 oder 15 und alle waren hübscher und begehrenswerter als Isabelle, nur weil sie jünger waren. Vermutlich war der narzisstische Konkurrenzkampf zwischen ihnen unerbittlich. Die einen wurden von den Jungen in ihrem Alter als hübsch angesehen, die anderen als nichtssagend oder richtig hässlich. Und dennoch wäre jeder Mann um die 50 bereit gewesen, für irgendeinen dieser jungen Körper Geld zu zahlen. Viel Geld. Und sogar seinen Ruf, seine Freiheit, ja sein Leben aufs Spiel zu setzen. Es gibt 6.174 Lebensberichte. Das entspricht der Caprica-Konstante. Ganz gleich, ob sie von Männern oder von Frauen, aus Europa oder Asien, aus Amerika oder Afrika stammen, ob die Berichte vollendet oder unvollendet sind, alle stimmen sie in einem und übrigens nur in einem Punkt überein, und zwar darin, wie unerträglich der moralische Schmerz des Alterns ist. Das Altern scheint in keiner Phase der Geschichte der Menschheit etwas Angenehmes gewesen zu sein. Doch in den Jahren, die dem Verschwinden der Menschheit vorausgingen, war dieser Prozess offensichtlich so unerträglich geworden, dass die Rate derer, die sich das Leben nahmen, was die Gesundheitsbehörde mit dem schamhaften Begriff freiwilliger Abschied bezeichnete, fast 100% erreichte und das Durchschnittsalter der freiwillig Abschiednehmenden auf 60 Jahre in Bezug auf den gesamten Erdball und auf etwa 50 in den hochentwickelten Ländern geschätzt wurde. Ein paar Tage darauf teilte mir Isabelle mit, dass sie beschlossen hatte, mich zu verlassen. »Ich will dir nicht zur Last fallen«, sagte sie. »Ich wünsche dir, dass du das Glück findest, das du verdienst«, setzte sie hinzu. »Ich frage mich noch heute, ob das eine Gehässigkeit war oder nicht.« »Und was hast du vor?«, fragte ich. »Ich gehe wahrscheinlich zu meiner Mutter zurück. Das tun die Frauen in meiner Situation im Allgemeinen doch, oder?« Dann kam der letzte Morgen, der letzte Spaziergang. Das Meer war noch immer genauso blau, die Felsen der Steilküste genauso schwarz, und Fox lief neben uns her. »Ich nehme ihn mit«, hatte Isabelle sofort gesagt. »Schließlich war er viel länger mit mir zusammen, aber du kannst ihn dir holen, wann du willst. Zivilisierter ging es nicht.« Alles war schon in Kartons verpackt, und der Möbelwagen würde am folgenden Morgen kommen, um ihre Sachen nach Biarritz zu transportieren. Obwohl ihre Mutter Lehrerin gewesen war, hatte sie seltsamerweise beschlossen, ihren Lebensabend in dieser Gegend zu verbringen, in der es von stinkreichen Schickeria-Schachteln wimmelte, die sie abgrundtief verachtete. Ich hatte Harry erzählt, dass Isabelle verreist sei. Sie war nun schon seit 6 Monaten fort, aber er schien sich nicht darüber zu wundern und hatte anscheinend sogar ihre Existenz vergessen. Ich glaube, dass er sich im Grunde nur wenig für Menschen interessierte. Ich erlebte wieder eine Diskussion mit Robert, dem Belgier, mit, die in ähnlichem Rahmen verlief wie die erste, und dann eine dritte. Aber diesmal hatten die Belgier ihren Sohn Patrick mitgebracht, der gemeinsam mit seiner Freundin Fadia, einer Negerin mit einer supergeilen Figur, eine Woche bei ihnen verbrachte. Patrick mochte etwa 45 sein und arbeitete bei einer Bank in Luxemburg. Er machte sofort einen guten Eindruck auf mich. Auf jeden Fall wirkte er nicht so dumm wie seine Eltern. Später erfuhr ich, dass er einen Posten mit hoher Verantwortung bekleidete und viel Geld verwaltete. Fadia war höchstens 25, und es war schwierig, etwas über sie zu sagen, was über die rein erotische Ebene hinausging. Das schien sie im Übrigen nicht sonderlich zu stören. Ihre Brüste waren nur zum Teil von einem knappen weißen Band bedeckt, und sie trug einen hautengen Minirock. Das war so ziemlich alles. Das Paar gehörte einer elohimitischen Sekte an. Das heißt, sie verehrten außerirdische Wesen, Elohim genannt, die für die Schöpfung der Menschheit verantwortlich waren, und sie erwarteten deren Rückkehr. Ich hatte noch nie etwas von diesem Quatsch gehört und lauschte ihnen daher beim Abendessen mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Ihnen zufolge ging das alles auf eine falsche Übertragung in der Genesis zurück. Der Schöpfer, Elohim, war nicht als Singular, sondern als Plural zu betrachten. Unsere Schöpfer hatten nichts Göttliches und nichts Übernatürliches. Sie waren ganz einfach materielle Wesen, die weiterentwickelt waren als wir und die bereits die Raumfahrt und die Erschaffung des Lebens beherrschten. Sie hatten auch das Altern und den Tod besiegt und warteten nur darauf, ihre Geheimnisse mit den Verdienstvollsten unter uns zu teilen. Aha, sagte ich mir, damit fangen die also die Mäuse. Damit die Elohim wiederkommen und uns offenbaren, wie wir den Tod entrinnen können, müssen wir, das heißt die Menschheit, ihnen zunächst ein Botschaftsgebäude bauen. Keinen Kristallpalast mit Mauern aus Hyazinth und Beryl, nein, nein, irgendetwas Einfaches, Modernes und Angenehmes, allerdings mit einem gewissen Komfort. Der Prophet glaubte zu wissen, dass sie Whirlpools schätzen, denn es gab einen Propheten, er stammt aus Clermont-Ferrand. Als Standort für die Botschaft hatte er zunächst ganz traditionsgemäß an Jerusalem gedacht, aber da gab es einige Schwierigkeiten, Streitigkeiten mit den Nachbarn, also es war wohl nicht der richtige Moment. Eine zwanglose Unterhaltung mit einem Rabbiner aus dem Messias-Ausschuss, ein israelisches Gremium, das für solche Dinge zuständig war, brachte ihn auf eine andere Spur. Wenn die Elohim bis nach Clermont-Ferrand gekommen waren, sagte er sich, musste es dafür ja wohl einen Grund geben, der vielleicht mit der geologischen Beschaffenheit der Gegend zusammenhing. In vulkanischen Regionen pulsiert eben verdammt viel. Das weiß ja jeder. Daher, sagte Patrick zu mir, hat sich der Prophet nach einer kurzen Erhebung für Lanzarote entschieden, eine der Kanarischen Inseln. Das Gelände ist bereits gekauft, jetzt steht dem Beginn der Bauarbeiten nichts mehr im Weg. Von meinem ersten Aufenthalt bei den sehr Gesunden ist mir vor allem ein Skilift im Nebel in Erinnerung geblieben. Der Sommerlehrgang fand in Herzegowina oder so einer ähnlichen Region statt, die vor allem für ihre blutigen Konflikte bekannt ist. Dabei war das alles sehr nett. Die Berghütten, der Gasthof aus dunklem Holz mit rot-weiß karierten Vorhängen und Wildschwein- und Hirschköpfen als Wandschmuck, richtig zentraleuropäischer Kitsch, der mir immer gefallen hat. Ich nannte im Stillen die Elohimiten die sehr Gesunden, weil sie tatsächlich sehr gesund lebten. Sie wollten nicht altern. Aus diesem Grund rauchten sie nicht, nahmen Mittel gegen freie Radikale und andere Sachen ein, die man im Allgemeinen in Reformhäusern findet. Drogen waren eher verpönt. Alkohol in Form von Rotwein war erlaubt. 2 Gläser pro Tag. Sie waren ziemliche Schonkostfreaks, wenn man so will. Diese Anweisungen, wie der Prophet nachdrücklich erklärte, hatten keinerlei moralischen Hintergrund. Die Gesundheit, das war das Ziel. Er empfing mich persönlich, ganz in Weiß gekleidet mit ausgestreckter Hand auf dem Flughafen von Svork. Ich war ihr erster richtiger VIP und daher gab er sich etwas Mühe. Sie hatten bisher nur einen ganz kleinen VIP, einen Franzosen übrigens, einen Künstler namens Vincent Grel-Samer. Naja, er war eben ein ganz kleiner VIP, ein VIP der Kategorie bildende Kunst. Ein netter Mensch im Übrigen und vermutlich ein guter Künstler, wovon ich gleich überzeugt war, als ich ihn sah. Er hatte ein scharf geschnittenes, intelligentes Gesicht und einen seltsam durchdringenden, fast mystisch wirkenden Blick. Doch er drückte sich ganz normal und intelligent aus, wägte jedes Wort ab. Ich hatte keine Ahnung, was er machte, ob Videos, Rauminstallationen oder sonst was, aber man spürte, dass dieser Typ wirklich arbeitete. Wir beide waren die einzigen erklärten Raucher, was uns, abgesehen von unserem Status als VIP, einander näher brachte. Allerdings rauchten wir nicht in Gegenwart des Propheten. Aber während der Vorträge gingen wir ab und zu nach draußen, um eine zu qualmen. Das wurde bald stillschweigend akzeptiert. Als ich den Speisesaal betrat, sah ich Patrick, der lächelnd und mit ausgestreckter Hand auf mich zukam. Ob ich einen angenehmen Flug gehabt habe und mit dem Zimmer zufrieden sei und so weiter. Während wir uns nett unterhielten, umarmte mich eine Frau von hinten, rieb ihre Scham an meinen Hintern und legte mir die Hände auf den Unterleib. Ich drehte mich um. Fadia hatte ihre weiße Tunika abgelegt und stand da in einem gefleckten Leopardenbody aus Nylon. Sie schien in Topform zu sein. Sie rieb weiter ihre Scham an meinem Körper und erkundigte sich ebenfalls nach meinen ersten Eindrücken. Patrick sah der Szene gutmütig zu. »Ach, das macht sie mit allen«, sagte er zu mir, während wir auf einen Tisch zugingen, an dem bereits ein breitschultriger Mann um die 50 mit grauem, dichtem Haar mit Bürstenschnitt saß. Er stand auf, um mich zu begrüßen, schüttelte mir die Hand und betrachtete mich aufmerksam. Während des Essens sagte er nicht viel, begnügte sich damit, ab und an eine Einzelheit über den technischen Ablauf des Seminars hinzuzufügen, aber ich spürte, dass er mich eingehend musterte. Er hieß Jérôme Prieur, aber ich gab ihm gleich den Spitznamen Flick. Er war die rechte Hand des Propheten. Er war der zweite Mann der Organisation. Sie nannten das natürlich anders, trugen alle möglichen Titel wie etwa Erzbischof des 7. Ranges, aber das war damit gemeint. Man wurde nach Dauer der Zugehörigkeit und Verdienst befördert, wie in allen Organisationen, sagte er zu mir, ohne zu lächeln. Nach Dauer der Zugehörigkeit und Verdienst. Am folgenden Morgen hielt der Prophet persönlich den ersten Vortrag. Ganz in Weiß sprang er im Licht der Scheinwerfer unter donnerndem Applaus auf die Bühne. Eine Standing Ovation zur Begrüßung. Aus der Ferne gesehen, sagte ich mir, gliche ein bisschen einem Affen. Vermutlich eine Frage des Verhältnisses zwischen der Länge seiner Arme und seiner Beine. Oder seiner allgemeinen Haltung. Ich weiß nicht. Es war nur ein sehr flüchtiger Eindruck. Aber er wirkte nicht bösartig, lediglich wie ein lustvoller Affe mit flachem Schädel. Das war alles. Seine 65 Jahre waren ihm wirklich nicht anzusehen. »Wie groß wird die Anzahl der Erwählten sein?« begann der Prophet ohne Umschweife. »1729?« Die kleinste Zahl, die sich auf 2 verschiedene Arten in die Summe 2er Kubikzahlen zerlegen lässt? Oder 9240, eine Zahl, die 64 Teiler besitzt? Oder 40.755, eine Zahl, die sowohl Dreiecks-, Fünfecks- und Sechseckszahl ist? Oder 144.000, wie unsere Freunde, die Zeugen Jehovas, behaupten, nebenbei gesagt eine wirklich gefährliche Sekte? Als Profi musste ich zugeben, er zog eine gute Show ab. Dabei war ich noch nicht mal richtig wach und der Kaffee in dem Hotel war abscheulich. Aber der Prophet hatte mich gefesselt. Oder werden es 698.896 sein? Eine Palindrom-Quadratzahl, fuhr er fort. Oder 12.960.000, Platons zweite geometrische Zahl. Er blieb genau in der Mitte des Scheinwerferlichts stehen und machte eine Pause, ehe er fortfuhr. Derjenige wird zu den Erwählten gehören, der es sich aus ganzem Herzen wünscht. Kürzere Pause. Und sich dementsprechend verhalten hat. Dann kam er logischerweise auf die Bedingungen zu sprechen, unter denen man erwählt werden kann. Ehe er zum geplanten Bau der Botschaft überging. Das Thema lag ihm offensichtlich sehr am Herzen. Der Vortrag dauerte etwas über 2 Stunden und war wirklich gut aufgebaut. Saubere Arbeit. Als wir den Konferenzsaal verließen, um zum Essen zu gehen, kam Flick auf uns zu. »Der Prophet lädt dich an seinen Tisch ein«, sagte er ernst zu mir. »Und dich auch, Patrick«, fügte er hinzu. Während des ganzen Mittagessens wurden die Elohim mit keinem Wort erwähnt. Und im Laufe der Woche stellte ich mir allmählich die Frage, ob sie wirklich daran glaubten. Nichts ist schwieriger, als eine leicht kognitive Schizophrenie zu erkennen. Und was die meisten Anhänger betraf, war ich nicht imstande, die Sache zu beurteilen. Patrick glaubte offensichtlich daran, was im Übrigen ein bisschen beunruhigend war. Immerhin hatte er einen hohen Posten in einer Bank in Luxemburg inne und verwaltete Summen, die manchmal 1 Milliarde Euro überschritten. Und so jemand sollte an Hirngespinste glauben, die den simpelsten Thesen Darwins widersprachen? Der Professor, Neurologe an einer kanadischen Universität, war jemand, der mich in dieser Hinsicht noch neugieriger machte. Und ich stellte ihm schließlich die Frage ganz direkt. Bei einem Mann von solcher Intelligenz fühlte ich mich unfähig, um den heißen Brei herumzureden. Seine Antwort war, wie erwartet, vollkommen klar. Erstens sei es durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass irgendwo im Universum Formen von Leben entstanden seien, von denen einige intelligent genug waren, um Leben hervorzubringen oder zu manipulieren. Zweitens sei der Mensch unzweifelhaft auf entwicklungsgeschichtlichem Weg entstanden und seine Erschaffung durch die Elohim könne demnach nur als Metapher verstanden werden. Er warnte mich jedoch davor, Darwins Theorie blindlings zu vertrauen, denn immer mehr seriöse Wissenschaftler kehrten ihr, wie er sagte, den Rücken. Die Entstehung der Arten gehe in Wirklichkeit nicht so sehr auf eine natürliche Auslese zurück, als vielmehr auf einen sprunghaften genetischen Wandel, mit anderen Worten auf reinen Zufall, und auf die Entstehung von geografischen Isolaten oder getrennten Biotopen. Ermutigt durch seine Offenheit sprach ich ihn auf ein Thema an, das mich schon seit Beginn unserer Begegnung beschäftigte, und zwar das Versprechen der Unsterblichkeit, das den Elohimiten gegeben wurde. Ich wusste, dass jedem Anhänger 1 paar Hautzellen entnommen wurden und dass die heutige Technik es erlaubte, diese auf unbegrenzte Zeit zu konservieren. Und ich zweifelte nicht daran, dass die kleinen Schwierigkeiten, die zurzeit noch das Klonen von Menschen unmöglich machten, früher oder später gelöst werden würden. Aber die Persönlichkeit? Wie sollte der neue Klon auch nur die geringste Erinnerung an die Vergangenheit seines Ahnen haben? Und wie konnte er das Gefühl haben, die Reinkarnation desselben Wesens zu sein, wenn das Gedächtnis nicht bewahrt wurde? Bei gewissen Rundwürmern, begann er, sind durch einfaches Zentrifugieren der zuständigen Neuronen und das Einspritzen des Eiweißstoffisolats in das Gehirn des neuen Subjekts interessante Ergebnisse erzielt worden. Auf diese Weise konnten gewisse Reflexe des Vermeidungsverhaltens übertragen werden, insbesondere jene, die mit einem elektrischen Schlag verbunden sind und sogar das Vermeiden gewisser Wege in einem einfachen Labyrinth. Diese Ergebnisse lassen sich natürlich nicht auf Wirbeltiere übertragen und erst recht nicht auf hochentwickelte Primaten wie den Menschen. Ich nehme an, Sie erinnern sich an das, was ich am ersten Tag des Seminars über die neuronalen Netzwerke gesagt habe. Nun, ein solches System lässt sich durchaus nachbilden, allerdings nicht mit Hilfe von Computern, wie wir sie kennen. Im Unterschied zu den Rechnern herkömmlicher Art sind die Automaten mit flexibler Vernetzung in der Lage, unterschiedliche wandlungsfähige Verbindungen zwischen benachbarten Recheneinheiten herzustellen. Sie sind also memorier- und lernfähig. Die Zahl der Recheneinheiten, die in Verbindung gesetzt werden können, ist im Prinzip unbegrenzt und somit die Komplexität der denkbaren Netzwerke ebenso. Die augenblickliche, noch sehr beträchtliche Schwierigkeit besteht darin, eine bijektive Beziehung zwischen den Neuronen eines menschlichen Gehirns, die wenige Minuten nach dessen Tod entnommen werden, und dem Speicher eines nicht programmierten Automaten herzustellen. Da die Lebensdauer des Letzteren praktisch unbegrenzt ist, besteht der nächste Schritt einfach darin, die Information in umgekehrter Richtung wieder in das Gehirn des neuen Klons einzugeben. Das ist die Phase des Downloadens, die, da bin ich mir sicher, keine besonderen Schwierigkeiten bereiten wird, sobald das Uploaden erstmal richtig funktioniert. Ehe er uns verließ, gab er mir seine Visitenkarte. Professor Slota Miskiewicz von der Universität Toronto. Es sei ihm ein Vergnügen gewesen, sich mit mir zu unterhalten, sagte er. Ein echtes Vergnügen. Und wenn ich weitere Auskünfte von ihm haben wolle, könne ich ihm gerne eine E-Mail schicken. Er käme mit seinen Forschungsarbeiten im Augenblick sehr gut voran. Er sei überzeugt, dass er im kommenden Jahr bedeutsame Fortschritte machen werde, bemerkte er im Brustton der Überzeugung, der mir ein wenig gezwungen vorkam. Eine richtige Abordnung begleitete mich am Tag meines Rückflugs zum Flughafen von Svork. Außer dem Propheten kamen Flick, der Humorist und ein paar minder bedeutende Anhänger wie Patrick, Fadia und Vincent mit, der Web der bildenden Kunst, der mir äußerst sympathisch war. Wir tauschten unsere Adressen aus und er lud mich ein, ihn zu besuchen, wenn ich mal nach Paris käme. Selbstverständlich sei ich auch zum Winterseminar eingeladen, das im März in Lanzarote stattfinden werde. Und das, wie mir der Prophet ankündigte, in ganz großem Rahmen abgehalten werde. Die Anhänger aus der ganzen Welt seien diesmal eingeladen. Im ersten Lebensabschnitt wird man sich seines Glücks erst bewusst, wenn man es verloren hat. Dann kommt ein zweiter Abschnitt, ein Alter, in dem man, sobald sich ein neues Glück abzeichnet, bereits weiß, dass es nur von kurzer Dauer sein wird. Als ich Belle kennenlernte, begriff ich, dass der zweite Lebensabschnitt für mich begonnen hatte. Ich begriff auch, dass ich noch nicht das Alter der dritten Phase erreicht hatte, in dem einen die Vorwegnahme des Glücksverlusts daran hinderte, sich auf das Glück einzulassen. Belle hieß in Wirklichkeit Esther. Ich habe sie nie Belle genannt, nie in ihrer Gegenwart. Es war eine seltsame Geschichte. Eine herzzerreißende, wirklich herzzerreißende Geschichte, ma Belle. Und das Seltsame daran war, dass sie mich im Grunde nicht überrascht hat. Vielleicht hatte ich in den Beziehungen, die ich mit anderen Menschen unterhielt, die Tendenz, meinen Zustand der Verzweiflung zu überschätzen. Irgendetwas in mir wusste also und hatte schon immer gewusst, dass ich eines Tages die Liebe kennenlernen würde. Ich meine eine gegenseitige, erwiderte Liebe, die einzige, die wirklich zählt. Die einzige, die uns zu einer anderen Form der Wahrnehmung bringt, in der der Individualismus einen Knacks bekommt, die Lebensbedingungen verändert wirken und das Weiterleben gerechtfertigt erscheint. Dabei war ich nicht gerade naiv. Ich wusste, dass die meisten Menschen auf die Welt kommen, älter werden und sterben, ohne die Liebe kennenzulernen. Wenn man nur die äußeren Umstände betrachtet, war der Beginn unserer Beziehung ziemlich banal. Ich war 47, als wir uns kennenlernten, und sie 22. Ich war reich, sie war schön. Außerdem war sie Schauspielerin. Und Filmregisseure schlafen bekanntermaßen ja mit ihren Schauspielerinnen. Manche Filme scheinen sogar nur aus diesem Grund gedreht worden zu sein. Aber konnte man mich wirklich als Filmregisseur ansehen? Als Regisseur hatte ich nur zwei Fliegen später vorzuweisen. Und ich hatte gerade mit dem Gedanken gespielt, darauf zu verzichten, die Swinger der Autobahn zu drehen. In Wirklichkeit hatte ich diesen Entschluss schon auf der Rückreise von Paris gefasst. Denn als das Taxi vor meiner Residenz in San Jose hielt, spürte ich ganz deutlich, dass ich nicht mehr die Kraft dazu hatte und dass ich dieses Projekt, wie auch alle anderen, fallen lassen würde. Allerdings war die Sache inzwischen schon weiter gediehen und ich fand ein knappes Dutzend Faxe von europäischen Produzenten vor, die etwas mehr darüber erfahren wollten. Mein Exposé hatte sich auf einen Satz beschränkt. Es geht darum, die kommerziellen Vorteile von Pornografie und extremer Gewalt zu verbinden. Es war kein wirkliches Exposé, sondern höchstens ein Pitch. Aber das sei gut, hatte mir mein Agent gesagt. Viele junge Regisseure täten das heute. Ich war also ein moderner Filmemacher, ohne es zu wollen. Ich fand auch drei DVDs der größten spanischen Künstleragenturen vor. Ich hatte bei ihnen mal angefragt und angegeben, dass der Film möglicherweise einen sexuellen Inhalt habe. So hat also die größte Liebesgeschichte meines Lebens begonnen. Auf vorhersehbare, konventionelle und, wenn man will, sogar vulgäre Weise. Ich schob ein Gericht namens Arroz Tres Delicias in die Mikrowelle und legte eine der drei DVDs in den Player. Noch ehe das Essen heiß war, war mir schon klar, dass die ersten drei Mädchen nicht in Frage kamen. Nach 2 Minuten klingelte es, ich nahm das Schälchen aus dem Gerät und fügte etwas Susi Weng Chilisauce hinzu. Gleichzeitig begann auf dem riesigen Bildschirm hinten im Wohnzimmer der Trailer mit Esther. Ich ging schnell über die ersten beiden Szenen hinweg, die Ausschnitte aus irgendeiner Sitcom und einer vermutlich noch schlechteren Krimiserie waren. Aber irgendetwas hatte meine Aufmerksamkeit geweckt. Ich ließ den Finger auf der Fernbedienung liegen und als der dritte Ausschnitt begann, drückte ich sofort auf den Knopf, um auf normale Geschwindigkeit zurückzuschalten. Sie stand nackt in einem ziemlich unbestimmbaren Raum, vermutlich einem Künstleratelier. Bei der ersten Aufnahme wurde sie mit gelber Farbe bespritzt. Derjenige, der die Farbe verspritzte, war nicht im Bild. Anschließend lag sie mitten in einer blendenden Lache aus gelber Farbe. Der Künstler, man sah nur seine Arme, goss einen Eimer blauer Farbe über sie aus und verteilte diese über ihren Bauch und ihre Brüste. Sie blickte dabei belustigt und vertrauensvoll in seine Richtung. Er ergriff ihre Hand und half ihr, sich auf den Bauch zu legen. Dann goss er wieder Farbe auf sie und verteilte diese über ihren Rücken und ihren Hintern. Sie bewegte dabei den Hintern im Rhythmus seiner Hände. Ihr Gesichtsausdruck und jede ihrer Gesten hatten etwas Unschuldiges, eine sinnliche Anmut, die geradezu ergreifend war. Ich sah mir den Ausschnitt 10-mal nacheinander an. Ich hatte eine Erektion, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe in diesen ersten Minuten auch eine ganze Menge kapiert. Mir ging auf, dass ich Esther lieben würde. Dass ich sie heftig lieben würde, ohne die geringste Rückendeckung und ohne Hoffnung auf Erwiderung. Ich begriff, dass diese Geschichte so überwältigend sein würde, dass sie mich umbringen konnte und mich vermutlich sogar umbringen würde, sobald Esther mich nicht mehr liebte. Ja, vieles hatte sich bereits in den ersten Minuten entschieden. Der Prozess befand sich schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Ich konnte ihn noch aufhalten, konnte darauf verzichten, Esther zu treffen, konnte diese DVD vernichten, eine weite Reise machen, aber tatsächlich rief ich ihren Agenten schon am folgenden Tag an. Unsere erste Begegnung fand in einer Bar der Cala Obispo de León statt. Einem ziemlich großen, typisch spanischen Lokal mit dunkler Holztäfelung und Tapas. Ich traf mit 10 Minuten Verspätung ein und von dem Augenblick an, als sie zu mir aufblickte, konnte von freier Entscheidung keine Rede mehr sein. Wir waren bereits im »Da war's geschehen«. Sie trug eine enge Jeans mit tiefer Taille und ein hautenges, schulterfreies rosa Top. Mit ihrem hellblonden Haar und ihrer schneeweißen Haut sah sie nicht wie eine typische Spanierin aus. Sie glich eher einer Russin. Sie hatte hübsche, aufmerksame, braune Augen. Und ich erinnere mich nicht mehr so recht an meine ersten Worte, aber ich glaube, ich habe ihr fast augenblicklich erzählt, dass ich die Absicht hatte, auf mein Filmprojekt zu verzichten. Sie schien erstaunt, aber nicht wirklich enttäuscht darüber zu sein. Sie fragte mich, warum. Im Grunde wusste ich es selbst nicht so genau. Und ich glaube, dass ich mit einer langatmigen Erklärung begann, in der ich bis in das Alter zurückging, in dem sie jetzt war. Ihr Agent hatte mir schon gesagt, dass sie 22 war. Es ging daraus hervor, dass ich ein ziemlich einsames, trauriges Leben geführt hatte, das von harter Arbeit gekennzeichnet war, unterbrochen von häufigen depressiven Phasen. Die Worte gingen mir leicht über die Lippen. Ich sprach Englisch. Ab und zu bat sie mich, einen Satz zu wiederholen. Ich sagte ihr zusammenfassend, dass ich nicht nur auf den Film verzichten wollte, sondern praktisch auf alles. Ich hätte keinerlei Ehrgeiz mehr, nicht mehr das Bedürfnis, mich zu behaupten und auch sonst nichts mehr in dieser Richtung. Diesmal sei ich alles satt. Die Sache ermüde mich zu sehr. Sie blickte mich verwundert an, als sei das Wort schlecht gewählt. Dabei war es genau das. Vielleicht handelte es sich nicht um eine körperliche Müdigkeit, sondern eher um eine nervöse Erschöpfung. Aber was ändert das schon? Ich glaube einfach nicht mehr dran, sagte ich schließlich. Maybe it's better, erwiderte sie und legte die Hand auf meinen Schwanz. Dann schmiegte sie den Kopf an meinen Hals und massierte meinen Pimmel sanft mit den Fingern. Im Hotelzimmer erzählte sie mir ein bisschen mehr aus ihrem Leben. Natürlich könne man sie als Schauspielerin ansehen. Sie habe in Sitcoms und Krimiserien mitgewirkt, in denen sie im Allgemeinen von einem oder mehreren Psychopathen vergewaltigt und erdrosselt wurde, und auch in ein paar Werbespots. Sie habe in einem spanischen Spielfilm sogar die Hauptrolle bekommen, aber der Film sei noch nicht raus und überhaupt sei es ein schlechter Film. Im Grunde betrachte sie die Schauspielerei als reinen Job, der besser bezahlt werde als Pizzas zu servieren oder Handzettel für einen Discoabend zu verteilen. Aber es sei auch schwieriger, daran zu kommen. Im Übrigen nehme sie Klavierstunden und studiere Philosophie. Aber vor allem wolle sie leben.